Bacchus im Triller von Friedrich von Schiller. Trille, trille, blind und dumm, taub und dumm, trillt den saubern Kerl herum. Manches Stück von altem Adel, Vetter, hast du auf der Nadel, Vetter, übel kommst du weg. Manchen Kopf mit Dampf gefüllet, manchen hast du umgetrillet, manchen klugen Kopf berülpet, manchen Magen umgestielpet, umgewälzt in seinem Speck, manchen Hut krumm aufgesetzet, manches Lamm in Wut gehetzet, Bäume, Hecken, Häuser, Gassen, um uns Narren tanzen lassen. Darum kommst du übel weg, darum wirst auch du getrillet, wirst auch du mit Dampf gefüllet, darum wirst auch du berülpet, wird dein Magen umgestielpet, umgewälzt in seinem Speck, darum kommst du übel weg. Trille, trille, blind und dumm, taub und dumm, trillt den saubern Kerl herum. Siehst, wie du mit unsern Zungen, unserm Witz, bist umgesprungen? Siehst du jetzt, du lockerer Specht, wie du uns am Seil gezwirbelt, uns im Ring herumgewirbelt, dass uns Nacht ums Auge grauste, dass es uns in den Ohren sauste, lern's in deinem Käfig recht, dass wir vor dem Ohrgebrümmel nimmer Gottes blauen Himmel, nimmer sahen Stock und Steine, knackten auf die lieben Beine. Siehst du itzt, du lockerer Specht, dass wir Gottes gelbe Sonne für die Heidelberger Tonne, Berge, Bäume, Türme, Schlösser, angesehen für Schoppengläser, lernst du's itzt, du lockerer Specht, lern's in deinem Käfig recht. Trille, trille, blind und dumm, taub und dumm, trillt den saubern Kerl herum. Schwager, warst doch sonst voll Ränke, Schwager, wo nun deine Schwänke, deine Pfiffe, schlauer Kopf? Ausgepumpt sind deine Pfiffe, und zum Teufel sind die Kniffe. Albern wie ein Stutzer plaudern, wie ein Waschweib wirst du kaudern. Junker ist ein seichter Tropf. Nun, so weißt du's, magst dich schämen, magst meintwegen Reis ausnehmen, dem Holunken Amor rühmen, dran er soll Exempel nehmen. Fort, Bernhäuter, tummle dich, unser Witz aus Glas gekerbet, wie der Blitz ist er zerscherbet, soll dich nicht der Triller treiben, lass die Narrens Possen bleiben. Hast's verstanden? Denk an mich, wüster Vogel, packe dich.